Und im 18. Jahre des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, ward Abia König über Juda. Er regierte 3 Jahre zu Jerusalem, seine Mutter aber hieß Macha, die Tochter Abisaloms. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm verübt hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt gegenüber Jahwe, seinem Gotte, wie das Herz seines Anherrn David. Denn nur um Davids Willen verlieh ihm Jahwe, sein Gott, eine Leuchte zu Jerusalem, dass er seine Söhne nach ihm aufkommen und Jerusalem bestehen ließ, weil David getan hatte, was Jahwe wohlgefiel, und nichts von dem verabsäumt hatte, was er ihm geboten, sein ganzes Leben lang, außer in der Angelegenheit des Hethiters Uria. Es war aber Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam, solange er lebte. Was aber sonst noch von Abia zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet in der Geschichte der Könige von Juda. Es war aber Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Und Abia legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Esa ward König an seiner Stadt. Und im 20. Jahre Jerobeams, des Königs von Israel, ward Esa König über Juda. Er regierte aber 41 Jahre zu Jerusalem, und seine Mutter hieß Macha, die Tochter Uriels von Gibea. Und Esa sät, was Jahwe wohlgefiel, wie sein Anherr David. So trieb er die der Unzucht Geweihten aus dem Land und beseitigte alle die Götzen, die seine Ahnen verfertigt hatten. Ja, er setzte sogar seine Mutter Macha von der Würde als Herrin ab, weil sie der Aschera ein Schandbild angefertigt hatte. Und Esa hieb ihr Schandbild um und verbrannte es im Kidron-Tel. Die Höhen wurden zwar nicht abgeschafft, doch war das Herz Asas ungeteilt gegenüber Jahwe sein Leben lang. Auch ließ er, was sein Vater geweiht hatte, sowie seine eigenen Weihgeschenke in den Tempel Jahwes bringen, Silber, Gold und Geräte. Es war aber Krieg zwischen Esa und Baesa, dem Könige von Israel, solange sie lebten. Und zwar zog Baesa, der König von Israel, wieder Juda heran und befestigte Rama, um zu verhindern, dass jemand bei Esa, dem Könige von Juda, aus- oder eingehe. Da nahm Esa alles Silber und Gold, das in den Schatzkammern des Tempels Jahwes noch vorhanden war, und die Schätze des königlichen Palastes und händigte sie seinen Dienern ein, alsdann sandte sie der König Esa zu Ben-Hadad, dem Sohne Tabrimmons, des Sohnes Hesions, dem Könige von Aram, der zu Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, es besteht ein Bündnis zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater. Hier sende ich dir ein Geschenk an Silber und Gold, wohlan. Brich nun dein Bündnis mit Baesa, dem Könige von Israel, dass er von mir abziehe. Ben-Hadad aber schenkte dem König Esa Gehör und sandte seine Heeresobersten wieder die Städte Israels und verheerte Jijong und Den und Abelbeth-Macha und ganz Kinnaot samt der ganzen Landschaft Naphtali. Als dies Baesa vernahm, stand er davon ab, Rama noch weiter zu befestigen, und kehrte nach Tirza zurück. Der König Esa aber bot das ganze Juda auf, niemand war ausgenommen, und sie schafften die Steine und die Balken, die Baesa zur Befestigung von Rama verwendet hatte, fort, und der König Esa ließ damit Geba in Benjamin und Mizpah befestigen. Was aber sonst noch von Esa zu sagen ist und alle seine tapferen Taten und alles, was er ausgeführt hat, und die Städte, die er befestigt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Doch litt er in seinem Alter an kranken Füßen. Und Esa legte sich zu seinen Vätern und ward bei seinen Vätern in der Stadt Davids, seines Anherrn, begraben. Und sein Sohn Josaphat ward König an seiner Stadt. Nadab aber, der Sohn Jerobeams, ward König über Israel im 2. Jahre Asas, des Königs von Juda, und regierte 2 Jahre über Israel. Und er sät, was Jahwe missfiel, und wandelte auf dem Wege seines Vaters und in seiner Sünde, zu der er Israel verführt hatte. Aber Baesa, der Sohn Ahias, vom Hause Issachar, zettelte eine Verschwörung gegen ihn an, und Baesa erschlug ihn zu. Gibbethon, welches den Philistern gehörte, Nadab und das ganze Israel belagerten nämlich gerade Gibbethon. Also tötete ihn Baesa im 3. Jahre Asas, des Königs von Juda, und ward König an seiner Stadt. Sobald er nun König geworden war, erschlug er alles, was zum Hause Jerobeams gehörte, er ließ von Jerobeam nichts übrig, was Odem hatte, bis er es vertilgt hatte, gemäß dem Worte Jahwes, das er durch seinen Knecht Ahia von Silo geredet hatte, um der Sünden Jerobeams willen, die er verübt und zu denen er Israel verführt hatte, indem er Jahwe, den Gott Israels, zum Zorne reizte. Was aber sonst noch von Nadab zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Es war aber Krieg zwischen Esa und Baesa, dem Könige von Israel, solange sie lebten. Im dritten Jahre Asas, des Königs von Juda, ward Baesa, der Sohn Ahias, König über ganz Israel zu Tirza und regierte 24 Jahre. Und er sät, was Jahwe missfiel, und wandelte auf dem Wege Jerobims und in seiner Sünde, zu der er Israel verführt hatte.